nochmal zurück zu Thomas Ebermann. Thomas Ebermann ist Jahrgang 51 und ist in den 68ern an die autoritäre Rebellion gekommen. Da war er noch junge 17 Jahre alt. In den 70er Jahren hat er sich im kommunistischen Bund rumgetrieben und in den 80er Jahren trieb er sich dann für die Grüne im Hamburger Landesparlament und Bundestag rum. Aber 89 ist er auch schon wieder ausgetreten aus den Grünen. Er ist Mitbegründer der radikalen Linken mit großem R als Eigenname, die aber auch nur ein kurzes Leben hatte. Und heute lebt er als Theaterautor, Regisseur oder Vortragsreisender, wie heute zum Beispiel, und schreibt regelmäßige Lektüre. Und jetzt möchte ich das Wort gleich an Thomas übergeben und wünsche eine schöne Veranstaltung. Ja, übermorgen ist keine militante Großdemonstration und wir befinden uns auch nicht eine Woche nach einer militanten Großdemonstration, sodass ich auf zwei Sachen heute verzichten kann. Erstens die Pflichten der Agitation, damit auch viele kommen, muss man da immer so einen besonderen Tonfall anschlagen oder bildet sich ein, dass es was nützt. Und auch nicht auf die Verteidigung und auch auf die Verteidigung der Militanten gegenüber dämonisierender Kritik von linksliberalen Arschlöchern kann ich heute verzichten. So dass die Möglichkeit besteht, das Thema Militanz zu reflektieren, ein bisschen theoretisch zu vertiefen und manchmal auch ideologiekritisch. Drei, vier Mal während des Abends werde ich den Begriff Gewalt und Militanz synonym setzen. Wenn ich das tue, ist immer gemeint physische Gewalt gegen Menschen. Also Gewalt gegen Sachen gibt es beim besten Willen nicht. Das Wort heißt Sachbeschädigung. Und wer mir das nicht glaubt, der kann ja mal eine Tür foltern. Ja, also ich werde versuchen, ein bisschen aus dem Handgemenge des Alltags, der taktischen Notwendigkeiten oder vermeintlichen Notwendigkeiten, des Distanzieren, Verteidigen, solidarisch kritisieren, für kontraproduktiv erklären, moralisch verurteilen und sowas raustreten. Mir erschien es zunächst nützlich oder inspirierend in Vorbereitung des heutigen Abends, dieses Buch zur Hand zu nehmen, das heißt Linke und Gewalt. Das ist eine Textsammlung, Pazifismus, Tyrannenmord, Befreiungskampf. Das ist ein sehr belehrendes Buch. Aber in gewisser Weise für das heutige Thema untauglich, denn nahezu alle Texte der historischen Autoren sind verfasst in historischen Situationen, begründet da, manchmal, wie wir rückblickend wissen, nicht ganz so begründet da Revolutionserwartungen. Sie sind deshalb in ihrer überwältigenden Mehrzahl revolutionstheoretische oder revolutionspraktische Schriften. Reflektieren also Notwendigkeiten oder bloß vermeintliche Notwendigkeiten, zum Beispiel nach revolutionärer Sicherung der Resultate des Umsturz gegen innere Reaktion, auswärtige Aggression. Diskutieren Grundfragen von größter Wichtigkeit, ohne dass das für unser heutiges Handeln maßgeblich sein kann. Solche Fragen sind: Ist es überhaupt denkbar, dass es einen friedlichen Weg zum Sozialismus geben kann? Eine enorm wichtige Frage der 70er Jahre. Salvador Allende in Chile hat auf seine Fahnen geschrieben, dass es diesen friedlichen Übergang zum Sozialismus geben könne. Und es ist ja ganz mörderisch im Blut ertränkt worden und musste natürlich Auswirkungen auf die theoretischen Debatten dieser Zeit haben. Oder die Frage der Rolle der Gewalt als Geburtshelfer des Neuen in der Geschichte. Ein sehr klassisches Thema bei Karl Marx, immer wieder zu erforschen. Warum ist geschichtlicher Fortschritt nur mit eruptiven Ausbrüchen von Gewalt überhaupt denkbar? Oder die Texte über die und Reflexionen über das Verhältnis von Massenaktion, meistens oder oft gefasst als Generalstreik, und individuellem Terror, sogenannte Propaganda der Tat, zur Demonstration der Verwundbarkeit der Herrschaft. Auch das ist einstmals ein enorm wichtiges Thema gewesen, insbesondere in der Zeit, als große Massen rebellisch gestimmt waren, bäuerliche Massen häufig, aber gleichzeitig glaubten, die Herrschaft sei göttlich und unverwundbar. Also das Mittel der Volkstümler oder Narodniki in Russland vor dem Bolschewismus begründete sie den Tyrannenmord oder den Mord von hohen zaristischen Beamten und natürlich auch die schönen Todesfälle unter Zaren selbst. Damit, dass das gar nicht diesen direkten Umsturz oder Einladung des Umsturzes zum Ziel gehabt hätte, sondern man musste demonstrieren, dass die Macht nicht göttlich, sondern verwundbar ist. Natürlich geht es immer wieder auch um das Scheitern von Revolutionen, weil die Akteure wirklich oder dem Vorwurf nach nicht entschieden genug ihre Waffen und ihre Repressionsinstrumente zum Einsatz gebracht haben gegen die Reaktion. Das ist ein sehr klassisches Motiv von Karl Marx Reflexionen zur Pariser Kommune, Bürgerkrieg in Frankreich. Ist dieser erste proletarische Aufstand oder die erste befreite Gesellschaft, wie er schreibt, daran zugrunde gegangen, dass man zu nachsichtig mit der Reaktion oder mit der zuvor herrschenden Klasse war, sie nach Versailles hat abziehen lassen und ähnliches. Auch das ist eine furchtbar ernste Frage. Und natürlich über allem die immer wiederkehrende Frage, ob nach einer gelungenen Revolution es einer speziellen Phase bedarf, die man historisch bei Lenin, auch wenn das Wort schrecklich klingt, Diktatur des Proletariats nennt. Eine Vokabel, ein Begriff, der sich bei Marx auch findet. Das ist keine Erfindung Lenins. Ob es also einer Phase bedarf mit erheblicher staatlicher Repression oder ob dieses Phasenmodell, das ja die Behauptung aufstellt, das sei eine Phase des absterbenden Staates, also der absterbenden Gewaltmittel einer fremden Macht über die Menschen, ob nicht gerade diese Behauptung zur Verstetigung der Herrschaft des Menschen über den Menschen führe und also Staatsgewalt im ersten Zug als unmittelbares Ereignis nach einer Revolution oder nach einem revolutionären Umsturz abgeschafft gehöre. Sehr bedeutender Disput im Regelfall zwischen Marxisten, Leninisten und Anarchisten, aber durchaus auch zwischen klassischen Marxisten und Rätekommunisten zum Beispiel. Ich glaube, dass man, um sowas beurteilen soll, wenigstens vielleicht Staat und Revolution mal gelesen haben sollte und vielleicht, um ein Kontragift an sich ranzulassen, von Albert Camus, Der Mensch in der Revolte, aber natürlich ist da auch anderes möglich. Wer über sowas nachdenken will und kollektiv diskutieren will, beschäftigt sich nicht mit heutigen, macht aber überhaupt nichts Unnötiges. Denn es gehört zu den blödesten Auffassungen, was uns heute nicht dienlich ist, müssen wir auch nicht so genau wissen. Und ich sage das nur nebenbei auf meine Teilnahme. Sollte eine Gruppe auf die Idee kommen, kann man eigentlich immer rechnen. Die heutige Situation hatte ich gesagt, und deswegen lege ich das Buch mit dieser Vorbemerkung beiseite. Die heutige Situation ist eine völlig andere, denn wir leben nicht in einer Zeit der Revolutionserwartung. Herbert Marcuse, auch nicht ganz frisch, aber natürlich jünger als viele der eben vorgestellten Autoren, schreibt gegen Ende seiner wahrscheinlich wichtigsten Schrift, der eindimensionale Mensch, die kritische Theorie in ihrer Richtigkeit verteidigend und darauf zu verweisen, dass sie einmal auf einer gesellschaftlichen Kraft oder einem gesellschaftlichen Wollen des Umsturz basierte, in einer Zeit davor. Er selbst war ja 1918 Mitglied im Berliner Soldatenrat und wusste also, dass es auch mal weniger trostlose Zeiten gab. Herbert Marcuse schreibt also, die Richtigkeit der kritischen Theorie verteidigend, es sei einzugestehen, ihre Unfähigkeit, die befreienden Tendenzen innerhalb der bestehenden Gesellschaft aufzuweisen. Und bald danach schreibt er, die kritische Theorie der Gesellschaft besitzt keine Begriffe, die die Kluft zwischen dem Gegenwärtigen und seiner Zukunft überbrücken könnten, indem sie nichts verspricht und keinen Erfolg zeigt, bleibt sie negativ, verharrt sie in der Kritik des Bestehenden. Und das Zitat, das in die letzten zwei Sätze oder drei Sätze aus dem eindimensionalen Menschen geht, folgendermaßen weiter. Damit will sie, mit dieser Negativität, damit will sie jenen die Treue erhalten, die ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung hingegeben haben und hingeben. Zu Beginn der faschistischen Ära schrieb Walter Benjamin, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Das ist das Gegenteil von Mutmach-Rhetorik. Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben, ist anders als irgendein blöder Song zum Thema, es hat erst angefangen, wir werden immer mehr, oder wie die Texte der interventionistischen Linken wollte sie man vertonen, so zu fassen wären. Ich will also zunächst einmal feststellen, gerade auch, weil ich natürlich auch heute wieder Militanz eher oder latent verteidigen möchte, jedenfalls relativ, Militanz heute ist überwiegend symbolisches Handeln. Man könnte auch sagen, wenn einem das Wort nicht erschreckt, existenzialistisches Handeln im Sinne Sartres, im Sinne der Entscheidungsfreiheit des Menschen. Vielleicht manchmal exemplarisches Handeln, vielleicht manchmal beispielhaftes Handeln. Aber Militanz ist heute nicht Bestandteil einer revolutionären Strategie der Umwälzung. Lächerlich an den Bekenntnisschreiben von Militanten ist deswegen immer die Pose der Kraftmeierei. Militanz und ihre Begründung bedarf keiner Kraftmeierei, wie wir sie etwa im kommenden Aufstand und so weiter finden, wo wir alle in Feuer stehen sollen, weil es spätestens übermorgen ganz schwer losgeht. Wenn ich von dem überwiegend symbolisch oder exemplarischen militanten Handeln sprechen, muss man da natürlich sagen, welche wenigen Ausnahmen man nicht meint. Vor nicht so langer Zeit, sondern nur zwei, drei Jahrzehnten, hat es ja durchaus in Großbritannien so etwas wie proletarische Massenmilitanz gegeben. Mit reformistischen Zielen. Erhalt sowohl der Arbeitsplätze als auch ihrer Ausgestaltung in der Stahlindustrie und im Bergbau. Aber was da abgeht, das sollten autonome Spargel-Tarzans nicht mit dem verwechseln, was sie so zu veranstalten in der Lage sind. Das ist weder symbolisch gewesen und war auch für die beteiligten Polizisten etwas gefährlicher. Zum Ausgangspunkt meiner Überlegung will ich zwei reflektierende Zitate Herbert Marcuses ins Feld führen. Ihr merkt, ich arbeite heute mit der Verfertigung von Gedanken bei Sprechen. Das geht dann immer ein bisschen langsamer. Will euch aber auch begründen, warum. Ich habe ein wunderbares Zitat, das gibt Auskunft über euch Autonome. Und zwar ist das erschienen, eure Bezugspunkte und theoretischen Überväter und so etwas. Das ist erschienen vor nunmehr 3,5 Jahren in der Zeitschrift Die Kriminalpolizei. Das ist die Verbandszeitschrift der Gewerkschaft der Polizei. Die hat einige Seiten zur Belehrung der Bullen, ein Essay von einem akademischen Hungerleider, nehme ich an, veröffentlicht. Das heißt, der linksextremistische Gewaltbegriff. Und ich dachte mal, ich lese das vor, ihr werdet den Bezug dann schon zu erkennen, der Auszug, den ich vorleite, es geht so, um beurteilen zu können, ob sich Deutschland an der Schwelle zu einem erneuten Linksterrorismus befindet, ist es unumgänglich, sich zunächst einmal den linksextremistischen Gewaltbegriff zu vergegenwärtigen. Linksextremisten sehen in Anlehnung an den Philosophen und Sozialwissenschaftler Herbert Marcuse die Ursache für Gewalt in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Diese üben weniger eine physische als vielmehr eine auf gesellschaftlichen Strukturen basierende strukturelle Gewalt auf ihre Bürger aus. Diese Diktatur der Gewalt dem kapitalistischen System inhärent ist, leiten Linksextremisten daraus unter Berufung auf Herbert Marcuse ein Naturrecht von unterdrückten Minderheiten auf Widerstand ab. Marcuse prägte dafür dem Prinzip gegen Gewalt. Es versteht sich ausschließlich als Reaktion auf die vermeintliche Gewalt des Systems. Spätestens seit den Studentenrevolten wird in der linksextremistischen Szene unter Bezug auf Herbert Marcuse diese Gewaltfrage thematisiert und so weiter und so weiter. Der Artikel kommt zu der Auffassung, wie ihr euch denken könnt. Wir stehen vor einem neuen linksterroristischen Gewaltorgie. Vorgelesen habe ich es aber mehr, damit ihr wisst, ihr alle seid erstklassige Marcuse-Kenner und beruft euch auf diesen Sozialphilosophen und leitet euer Handeln davon ab. Ich habe diesen Test schon mal in der Roten Flora in Hamburg gemacht. Ehrlich gesagt, etwas mehr als die Hälfte kannte nicht mal den Namen. Da musste ich lachen und dachte, naja, so ist die Polizeigewerkschaft. Die überschätzt im Regelfall die theoretische Belesenheit der Akteure doch ganz schön. Deswegen will ich euch jetzt jedenfalls mit zwei unserer heutigen Thema betreffenden Kleinpassagen von Herbert Marcuse, den ich in diesen Fragen wirklich als studierenswert ansehe, konfrontieren. Das erste Zitat ist aus der Schrift Repressive Toleranz. Oh Gott, wenn ich mich nicht vertue, vielleicht 1966 hat sich geschrieben. Also so ein ganz bisschen am Vorabend der Rebellion. Er ist Professor in den USA und merkt, dass er plötzlich einen anderen Typus Studenten vor sich hat. darunter Angela Davis. Und repressive Toleranz heißt der Aufsatz deswegen, weil es eine Kritik des positiv klingenden Begriffs der Toleranz in der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet, womit er ausdrücken will, wer Toleranz in einer gewaltsam strukturierten Gesellschaft für etwas Positives erklärt, beschönigt Rechte. Er schreibt dort aber, ich glaube, dass es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein Naturrecht, das Wort Naturrecht ist selbstverständlich in Anführungszeichen, ist, verwechselt ihn nicht mit Rousseau, ein Naturrecht auf Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die Gesetzlichen sich als unzulänglich herausgestellt haben. Gesetz und Ordnung sind überall und immer Gesetz und Ordnung derjenigen, welche die etablierte Hierarchie schützen. Es ist unsinnig, an die absolute Autorität dieses Gesetzes und dieser Ordnung denen gegenüber zu appellieren, die unter ihr leiden und gegen sie kämpfen. Nicht für persönlichen Vorteil oder aus persönlicher Rache, sondern weil sie Menschen sein wollen. Es gibt keinen anderen Richter über ihnen, außer den eingesetzten Behörden der Polizei und ihrem eigenen Gewissen. Wenn sie Gewalt anwenden, beginnen sie keine neue Kette von Gewalttaten, sondern zerbrechen die etablierte. Wenn man sie schlagen wird, kennen sie das Risiko. Und wenn sie gewillt sind, es auf sich zu nehmen, hat kein Dritter und am allerwenigsten der Erzieher und Intellektuelle das Recht, ihnen Enthaltung zu predigen. Der Schluss des Zitats liegt zunächst einmal jedem Referenten wie mir absolut zu akzeptierende Zügel, Fesseln oder Beschränkungen auf. Der Intellektuelle hat kein Recht, Enthaltung zu predigen. In dem Moment, wo er nicht mehr Aktivist, nicht mehr beim Schmieden von Aktionsbündnissen oder in Demoleitungen dabei ist oder in der Organisation von Militanz, hat der Intellektuelle alle Möglichkeiten zu reflektieren oder mit den Akteuren zu diskutieren, niemals aber Enthaltung zu predigen. Der erste Teil des eben vorgelesenen verweist auf eine zweite Maxime. Es kann keine legitime Kritik an Militanz geben, die selbst die bestehende Ordnung und ihre sie schützenden Gesetze apologisiert oder zur akzeptierten Grundlage macht. Es kann keine geben. Wer auf dem Boden des Grundgesetzes bei uns oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, kann Militanz legitimerweise auch nicht kritisieren. Und dann gibt es noch diese mittlere Passage des Zitats, dass man die etablierte Kette von Gewalttaten zerschlägt durch Militanz. Darauf komme ich jetzt zum Schluss zu sprechen. Das zweite Zitat von Herbert Marcuse, euer aller Lehrmeister, wie wir wissen, von der Polizei, ist ein kleines Zitat aus der, jedenfalls für ältere Semester, legendären 3-Tage-Teach-In mit Herbert Marcuse im Sommer 67 an der Freien Universität Berlin. 3 Tage überfülltes Audimax, und die Sache spielt wenige Wochen nach der Ermordung von Benno ohne Sorge, oder man kann auch sagen, nach dem erstmals semi-militanten Demonstrationen gegen den Besuch des Schah von Persien in Berlin. Wir haben ihren ersten Toten, wenn man das so sagen darf, und sind natürlich aufgewühlt. Und ein großer Teil der Debatte dreht sich um die Frage von Militanz und Gewalt. Und gibt auch welche, die fragen, ob nicht im Verlaufe von militanten Kämpfen die Akteure selber der Gefahr ausgesetzt sind, sich zu verhärten oder zu verdinglichen. Und darauf antwortet er. Eine ernsthaft furchtbare Frage. Einerseits glaube ich, muss man sagen, dass der Hass gegen Ausbeutung und Unterdrückung selbst ein humanes und humanistisches Element ist. Andererseits besteht gar kein Zweifel, dass im Verlauf revolutionärer Bewegung Hass entsteht, ohne den Revolution überhaupt nicht möglich ist, ohne den keine Befreiung möglich ist. Nichts ist entsetzlicher als die Liebespredigt »Hasse nicht dein Gegner« in einer Welt, in der Hass durchaus institutionalisiert ist. Verlauf der revolutionären Bewegung selbst kann natürlich dieser Hass umschlagen in Grausamkeit, Brutalität und Terror. Die Grenze zwischen den beiden ist entsetzlicherweise außerordentlich flüssig. Alles, was ich wenigstens dazu sagen kann, ist, dass ein Teil unserer Arbeit darin besteht, diesen Umschlag, soweit es überhaupt möglich ist, zu verhindern. Hass als den Hassenden, als Humanisten oder als humanitäres Moment ausweisen und gleichzeitig reflektieren, dass es diese Gefahr des Umschlags in die Grausamkeit geben kann und immer historisch wieder gegeben hat, ist vielleicht die zweite Maxime, die wir voranstellen oder bedenken sollen. Im konkreten historischen Kontext für die, die das interessiert, geht Herbert Marcuse hier ein bisschen sehr bewusst auf Distanz zu den recht gewaltapologisierenden Schriften wie Die Verdammten dieser Erde von Franz Fanon und dem berühmten Vorwort von Jean-Paul Sartre dazu. Im Vorwort und im Text wird ja eher verfochten, dass im Gewaltakt der unterdrückten Algerier in ihrer Grausamkeit gerade ihre Menschwerdung passiert, dass durch das Töten eines französischen Kolonialisten sozusagen der Tötende selbst sich erst zum Menschen erhebt. Davon ist Herbert Marcuse ziemlich weit weg und ich glaube zu Recht. Ich will nun zur Verteidigung der Militanz zunächst einmal nach gut alter dialektischer Sitte sagen, was Militanz nicht ist, beziehungsweise was Militanz nicht auszeichnet. Militanz hat nichts oder sehr wenig zu tun mit der Tiefe oder der Schroffheit des Bruchs mit der bestehenden Ordnung. Das ist die Illusion von Militanten. Dafür sind die Akteure, die ja auch oft Akteure des Engagements sind. Ich weiß, dass Militanz und Engagement nicht dasselbe ist, aber in der Mentalität geht das oft ineinander über. Dafür sind die Akteure dem Anforderungsprofil der bürgerlichen Gesellschaft oft viel zu ähnlich. Entschlossenheit, Durchsetzungsfähigkeit, Mut, Selbstbewusstsein bis zur Angeberei, Selbststilisierung, als auf irgendeinem Dach stehen mit Hasskappe und fotografiert gegen die Sonne. Ich kann euch sagen, wer solche Attitüden liebt, aus dem ist, wenn er besonders talentiert ist, dem Weg vom Militanten zum Minister durchaus geebnet, wie wir aus deutschen Verhältnissen wissen, aber nicht als Einzelfall, sondern als jemand, der ein bisschen älter ist und auch schon manche Generation besichtigen durfte. Ich glaube, zweitens, Militanz steht immer in der Gefahr des Anti-Intellektualismus, der Tatkraft also. Es ist so unglaublich viel Schindluder getrieben worden mit der letzten Feuerbach-These von Marx. Es kommt nicht darauf an, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Es ist sehr oft eine Schmähung der großen intellektuellen Leistung, der Kunst, des Verausgabens allen, was man hat, die Welt zu interpretieren und sie erstmal überhaupt zu verstehen, in ihrer Struktur und Funktionsweise dagegen. Es gibt sozusagen für alle Dummköpfe diese beiden Bezugspunkte, die letzte Feuerbach-These und eine Marx-Passage aus der Kritik des Gotha-Programms. Ein Schritt reale Bewegung sei wichtiger als 1000 Programme. Das hat Marx tatsächlich mal geschrieben, diesen blödsinnigen Satz, aber dann hat er doch 150 Seiten geschrieben zur Kritik des Gotha-Programms und sich damit in gewisser Weise aufgehoben. Ich glaube übrigens auch, dass in der Militanz oft sehr viel zu wenig Lob des Vergrübelten liegt. Denn wenn wir uns an das Wort von Marcuse vorhin erinnern, so ist auch das von der bürgerlichen Gesellschaft gescholtene Vergrübeltheit ein absolut legitimes und angemessenes Umgang mit nicht revolutionären Zeiten der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Sonst haben wir natürlich in der Militanz sehr viel falsche und untragbare Zwecke, etwa der militanzfetigierende Schrift wie der unsichtbare Aufstand ist inhaltlich in großen Teil regressiv, antisemitisch, sogenannten traditionellen Lebensweisen apologisierend oder völlig töricht ist es auch, sich faszinieren zu lassen, weil es irgendwie große Zusammenstöße gibt oder knallt. Es gibt keinen Grund vom baskischen Separatismus oder dem etwas beruhigten Irischen eine gute Meinung zu haben, weil da geschossen wird. Das ist Quatsch. Deswegen bin ich fest davon überzeugt und sage das ohne Beschuldigung oder so etwas. Militanz steht immer in der Gefahr, so zu funktionieren, dass sie Ereignis oder Event ist und sich hinter der Tapferkeit oder Mutigkeit im Event die Unfähigkeit versteckt, da wo man sonst so rumläuft, Schule, Uni, Arbeitsplatz, alltäglichen Ärger zu initiieren. Jutta Ditfurth berichtet in ihren Reflexionen zur Militanz immer wieder von Frankfurter Autonom, die so klein mit Hut sind, wenn der Professor doziert, aber sowas von die kräftigste Lederjacke anhaben, wenn es auf die Straße geht, und das ist lächerlich, sagen wir es so. Ich glaube deswegen, die Abgrenzung von Militanz zur Subversion, auch wenn es natürlich mächtige Überschneidungen gibt, bleibt sinnvoll. Subversion ist gesetzwidriges Handeln, das geschieht und im Regelfall nicht auffliegen will. Subversion ist im Regelfall still und lässt die Akteure unerkannt. Es gibt ja jetzt einige Biografien, Autobiografie auch eine, von Passfälschern. Das Wesen der Passfälscherei, der eine hat es erst für die französische Resistance, dann für die französischen Soldaten, die in Algerien nicht morden wollten, und zum Schluss für Männer der US Army, die nicht nach Vietnam wollten. Hunderte von Pässen gefälscht und Das Ganze konnte er erst offenbaren oder dafür sorgen, dass es offenbart wird, nachdem er tot war, weil das war schon mit hoher Strafe bewährt. Und ich glaube, dass diese unspektakuläre oder scheinbar unspektakuläre heldenhafte und großartige Tätigkeit oft wichtiger ist und das für die Zukunft, in der ich die gesamte Linke eher in einer defensiven Position sehe, ist viel, viel elementarer die Bereitschaft, wird Menschen zu verstecken, zur Flucht zu verhelfen, illegalen Zugang zur medizinischen Versorgung zu ermöglichen, Atteste zu fälschen und meinetwegen sage ich in Klammer auch die ein oder andere Scheinehe. Ich will damit sagen, wer von sich sagen kann, dass ein Linksradikaler ist und nicht mehr ganz jung und mutmaßlich einem Menschen das Leben gerettet hat oder vielleicht das Leben gerettet hat, kann die wahrscheinlich größte jüdische Weisheit, dass wer einen rettet, die Welt rettet, für sich in Anspruch nehmen und da mehr als nur stolz drauf sein oder sich dieser Tat innerlich rühmen. Ich will nämlich als letztes, ich bin ja noch bei dem Thema, Militanz ist kein Indikator oder Beweis für die Tiefe des Bruchs mit der bestehenden Ordnung, wenigstens erwähnen, gerade bedenken, von wem ich eingeladen wurde. Militanz kann durchaus einhergehen mit ziemlich viel Sehnsucht nach dem Konsens der Demokraten oder dem trügerischen Erliegen der Hoffnung, nicht wirkohnmächtig zu sein. Damit ihr auch wisst, was ihr meint, ich habe auf der Fahrt hierher noch einmal diesen Aufruf Aufstehen gegen Rassismus aus Deutschland gelesen. Sind ein paar Sätze, dass man gegen die AfD ist und das für eine ernsthafte Gefahr hält und dass man mit den Ausländern freundlich sein soll. Ich zähle jetzt mal auf, was der Aufruf nicht enthält. Er enthält nicht, was die Regierungspolitik von SPD und CDU im letzten Jahr gewesen ist und widerspricht dem nicht. Er enthält unausgesprochen, vielleicht nicht ganz explizit, vielleicht zwei winzige Passagen, die sich gegen die CSU und Horst Seehofer wehren, indem sie Obergrenzen und innereuropäische Grenzschließungen verwerfen. Der Aufruf enthält keinerlei Kritik an den Asylrechtsverschärfungen, den deutschen Asylpaketen 1, 2 und 3, keine Kritik an den materiellen Verschlechterungen, an den Strafkatalogen bei den Verstößen gegen die sogenannten Integrationsmaßnahmen, keine Kritik an der Erneuerung der Residenzpflicht, keine Kritik an der Erfindung immer neuer sogenannter sicherer Herkunftsstaaten, keine Kritik an den praktischen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Festung Europa, keine Kritik am europäisch-türkischen Abkommen und dem angestrebten Abkommen mit Libyen, keine Kritik an der gerade ins Werk gesetzten Abschiebepraxis, insbesondere bei kriminellen Bagatelldelikten, und keine Kritik an den Vereinbarungen mit afrikanischen Despoten zur Verstopfung der Fluchtwege. Das alles ist in dem Aufstehen gegen Rassismus unerwähnt. Der Aufruf reproduziert also die Botschaft der sogenannten Lichterketten in Deutschland, aus dem Jahr 92, 93, die programmatisch verfochten haben. Sie äußerten sich nicht zur damaligen Abschaffung des Asylrechts und seien Maßnahmen oder Manifestationen gegen die Pogrome. Es ist eigentlich, Es ist selbstverständlich, dass kein Wort über die Ertrinkenden im Mittelmeer und über die, die dafür verantwortlich sind, fällt in diesem Aufruf. Nun sagt er, ja, hat er aber wieder mal was erzählt, ist wahrscheinlich von der SPD oder so. Ne? Ganz so leicht ist es nicht, es ist natürlich, ich will das euch nicht alles vortragen, von wem das ist, aber es ist von der Generalsekretärin der SPD, es ist von Hanna Eberle von Blockupy, es ist von Katrin Göring-Eckert, der Vorsitzende der Grünen und natürlich auch von dem anderen Vorsitzenden, Toni Hofreiter. Es ist pauschal von der Grünen Jugend, es ist von der Eva Högel, der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Es ist von der Linken und deren Parteivorstand, von diversen SPD-Bundestagsabgeordneten, von Cem Özdemir, dem Vertreter des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann auf Erden und Simone Peter. Es ist von verschiedenen SPD-Bundestagsabgeordneten, es ist von der Ministerin Manuela Schwesig. Also es ist von Ralf Stegner, SPD-Host hier, ne? Also stellvertretender Parteivorsitzender. Also es ist von einer großen Anzahl von Menschen und Institutionen unterschrieben, die diese Asylpakete 1, 2, 3 positiv mit abgestimmt haben. Dann blättert man weiter. Und dann denkt man auch, der schon wieder, der lässt auch gar keine Unterschrift aus und sowas. Interventionistische Linke. Dann denke ich, oh, so sind sie. Ist gleich neben Juso-Bundesvorstand im Dokument, denke ich mal. Manchmal ist Gott gerecht, wenn es aufs Layout geht. Und dann kommt Top 3 Berlin ums Ganze. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, das ist das Ende des Denkens. Das ist das Ende des Denkens. Da müsst ihr euch nichts vormachen. Das ist die Sehnsucht nach Konsens der Demokraten. Das ist die Sehnsucht, den militanten Flügel von Konsens der Demokraten zu bilden. Das ist Aufstand der Anständigen pur, dieses Dokument. Aufstand der Anständigen von Gerhard Schröder. Also erzählt mir nicht, dass diejenigen, die mit Hasskappe rumlaufen und besser losschlagen können als ich mit meinen kaputten Knie und Rückenschmerzen und Alter, dass die nicht anfällig sind für Reformismus. Es ist elend und kritikwürdig und sonst gar nichts. Ich will dann sagen, der Frage nachgehen, hat Militanz, Autonome, eigentlich neben dem Symbolischen auch so eine Bilanz temporärer und sektoraler Erfolge? Und will unbedingt sagen, ja. Also, ich will unbedingt sagen, ja, um ausdrücken zu können, wie viel Lüge steckt in dem Satz, Steine seien keine Argumente. Sie waren oft die Besten. In Hamburg, wo ich wohne, ist die Hafenstraße und die Rote Flora, egal welchen Wandel das durchlebt und so etwas, ohne diese Militanz von einigen Tausend undenkbar. Es wäre abgeräumt worden. Und nur die Notwendigkeit angesichts des zur körperlichen Auseinandersetzung bereiten Potenzials hat dazu geführt, dass diese beiden Einrichtungen, die Hamburg nicht schön machen, sondern nur etwas weniger hässlich, existieren können. Und ich glaube, diese Aussage kann man für einige hundert weitere Hausbesetzungen auch in Berlin und vielen anderen Städten machen. Ich glaube auch, dass weniger messbare temporäre Erfolge durch Militanz erzielbar sind, gewesen sind, wenn wir wissen, dass Nazis als autoritäre Charaktere nur funktionieren, wenn ihnen ihre Chefs das Gruppengefühl von Macht und physischer Dominanz glaubwürdig vermitteln können, dann ist manches Aufmischen ein sehr förderlicher Prozess beim Zerfall von Nazi-Gruppen gewesen. Jedenfalls häufiger als das Gespräch. Das Gespräch ist meistens nicht so fruchtbar, sondern steht in der Gefahr, dem Wahnsinn auch noch einen Anstrich von Vernunft zu geben, was wir ja nicht wollen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel solche Leute meines Alters durch sehr gelungene, auch materiell und symbolisch gelungene Aktionen von Militanz geradezu im guten Sinne inspiriert und erzogen wurden. Ich will nicht hier zu viel nach dem Motto Opa erzählt vom Krieg einflechten, aber als ich noch ein sehr junger Mann war, ist in Hamburg eine in Hamburg auf der Werft Blum und Voss gebaute Fregatte für den portugiesischen Kolonialkrieg versenkt worden. Die war erst 2 Tage aus diesem Baugerüst der Werft raus. Es gab einen anonymen Anruf, dass alle da abhauen sollen, es würde was passieren, und dann ist sie versenkt. Ist nie aufgeflogen, wer es war. Materiell doch immerhin eine kleine Schädigung der portugiesischen Kolonialpolitik. Speziell sollten die von Angola und Mosambik eingesetzt werden. Und ideell 2-3 Wochen Debatte, was rüstet eigentlich Deutschland und Blum und Voss Kolonialpolitik auf? Das Resultat dieser Debatte, nur selten gelingt es, wird so gut, deswegen erzähle ich das, war, dass die nie in Betrieb genommen wurde. Sie haben sich nicht getraut, das Ding zu bergen und zu reparieren. Es blieb versenkt und der Auftrag wurde auch nicht erneuert. Auf sowas zurückblicken zu können, und natürlich würde ich viel lieber noch von den Dingern berichten, die ich gedreht habe, aber das machen wir nachher. Das ist ja meistens so. Gib älteren Männern 2 Schnaps und 2 Bier und sie fangen an, von früher zu erzählen, wie das bei der Bundeswehr und meiner Sabotage und Anklage wegen und sowas alles war. Ich möchte also nun der Frage nachgehen, müssen wir genauso davon sprechen, dass sich neben die erfolgreichen militanten Aktionen Militanz auch Misserfolge, vielleicht sogar bewegungsschädigende Ereignisse oder kontraproduktiv, wie man so sagt, selbstverständlich auch ja. Deswegen kann es das Bekenntnis nie gerade geben. Ich glaube, das Erste und Wichtigste, was man sagen möchte, ist, wer militante Aktion organisiert und verantwortet, muss darüber nachdenken, dass auch die Repressionserwartungen von Menschen weit überschritten werden können. Dass Menschen in etwas hineingeraten, dass sie in der Veranschlagung ihres Muts oder in der Veranschlagung dessen, was zu ertragen oder zu erleiden, sie fähig waren, weit übersteigt. Und ich übertreibe nicht, ganz und gar nicht, wenn ich sage, In Hamburg sind Menschen aus der Roten Flora nach Genua aufgebrochen, haben dort Sachen erlebt und sie haben bis heute keine Demo mehr besuchen können. Sie können nicht demonstrieren, wenn die Polizei diese umzingelnden Ketten macht. Und es gibt überhaupt keinen Grund, über so etwas leichtfertig zu reden. Und ich glaube, ich weiß ungefähr, was ich sage. Menschen haben ein Kalkül, was sie ertragen können. Und wir waren in den 70er Jahren sehr erpicht darauf, sozusagen zur Ausweitung von Massenmilitanz, nicht individueller, Massenmilitanz beizutragen. Und der Gegenstand der Demonstration war sehr oft Anti-AKW. Die Menschen waren gewohnt, dass man Helm aufsetzt und die waren gewohnt, dass die Demo verboten ist. Aber das Ende unseres Konzepts Massenmilitanz kann man datieren. Das war der Versuch der Großdemonstration in Kalkar gegen den schnellen Brüter. Und haben Tausende gegen ihre Erwartung in entsicherte Maschinenpistolen der Polizei geguckt, die Busse gefilzt sind. Es wurde verquert mit dem deutschen Herbst 1977, also der Fahndung nach der RAF. Die Pressebehauptung war, dass aus der militanten Anti-AKW-Szene die RAF ihre Leute rekrutiert und so weiter. Und allein dieses Erlebnis an diesem Abend, nach dieser Demo, man ist selbstverständlich nicht nach Kalkar gekommen, in überwältigender Mehrheit. Wir waren nicht immer ganz klug, aber es war uns klar, diese Sache ist zu Ende. Wir wollten es nicht gleich glauben, bei der nächsten Demo kam dann noch ein Drittel. Es war oberhalb der Repressionserwartung, was die Leute erlebt haben. Natürlich gibt es auch einige Beispiele, wo man einfach sagen muss, wenn Teile der Demos mehr machen, als die Leute tragen können oder wollen, können Bewegungen abrupt, ab der nächsten Woche zu Ende sein. Das vielleicht signifikanteste Beispiel, was mir in meiner politischen Biografie begegnet ist, waren die Schüsse an der Startbahn West in Frankfurt. Jahre der Militanz gegen dieses militärische Projekt, das Drehkreuz für diverse Kriege und so weiter. Und dann fallen Schüsse und ein Polizist ist tot, aus der Entfernung entschossen. Und du weißt, jetzt fahre ich hin. Objektiv, egal, dass ich da noch mit mutmachenden Vokabeln und weitermachen und sowas argumentiert habe. Objektiv sind diese Schüsse das Ende dieser Bewegung. Sie existiert dann fort unterhalb von 10%. Ne? Aber das Ende der Bewegung ist deswegen, glaube ich, immer wieder total wichtig, selber zu reflektieren, dass man nicht versehentlich die Arbeit des Enchant-Provokateur, der Überforderung einer Szene dessen, was sie tragen kann, aus Versehen macht. Ich komme also zu der Frage, Erfolgsbilanz, ja, selbstverständlich, Bilanz von Misserfolgen auch. Worin besteht denn von Thomas Ebermann die Verteidigung oder Wertschätzung von Militanz? Und ich glaube, sie besteht erst einmal darin, dass sie ein Aufschein eines dreifachen Momentes von ernsthaftem Protest enthält. Erstens ist Militanz der Versuch, Negation von aufgezwungenen Erscheinungsformen der Selbstverharmlosung und Selbstinfantilisierung in unserer Gesellschaft zu konterkarieren. Diese Selbstverharmlosung und Selbstinfantilisierung, ein Gesetz der bürgerlichen Gesellschaft, das Reklamehafte, das den Gesetzen der Kulturindustrie folgende Moment, all diese Aktionen, die dann auch noch fantasievolle heißen, konterkariert die Militanz durch jedenfalls die Geste, dass einem das, was man verficht, auch tatsächlich ernst ist und die Verbrechen, die man angreift, einem auch wirklich Verbrechen sind. Ich war ja nun sonst hier schon mit Christoph Strache war, für die, die es nicht gehört haben, sage ich wenigstens nochmal, was ich mit dieser Infantilisierung meine. Ich halte es für eine unfassbare Selbstdemütigung, sich wegtragen zu lassen. Ich kann alles mal, wenn wir genug sind, greifen wir an, wenn wir zu wenig sind, laufen wir weg. Aber diese Häschenattitüde, dass wir uns hinhocken und wegtragen lassen, kann ich nicht ertragen, das ist Selbstinfantilisierung, Selbstverharmlosung ist das. Manchmal muss man dabei auch noch singen. Alles, was mit sich selbst anketten zu tun hat, geht von tiefstem Vertrauen in diesen Staat und sein Repressionsorgan aus. Ich kann das nicht und es stört mich. Manchmal möchte ich meine Militanz gegen die wenden, aber ich bin, wie gesagt, zu alt, wenn auch noch Blumen an die Polizei verteilt werden. Wenn es keine Kausalität mehr gibt zwischen der Behauptung, dass man jetzt etwas wirklich Schwerwiegendes bekämpft und dem eigenen Handeln, wenn es da keine Kausalität mehr gibt, setzt die Unterwerfung unter bürgerliche Ideologie via Selbstverharmlosung schon ein. Was habe ich gelitten über den Zeiten, Leute dachten, man könne fasten für den Frieden. Ganz objektiv weiß jeder, es trägt zum Frieden nicht viel bei, wenn ich zwischen 13 und 17 Uhr nichts esse. Aber es wurde immer, ich habe tanzen gegen den Castor, musste ich erleben, tanzen gegen den Castor. Auch noch vor einem Auftritt von mir und Rainer Trampert. Ich dachte, ich bin doch im weitesten Sinne ein Mensch, der der Aufklärung, also dem rationalen Argument verpflichtet. Tanzen kann man gerne. Aber nicht gegen den Castor, beim besten Willen nicht. Und ich werde auch völlig nervös, wenn sich die Rituale der unterwürfig Protestierenden wiederholen. Ich kriege innere Aggression, wenn wieder mal irgendwas an der Uni gekürzt wird und die Studenten zum hunderttausendsten Mal behaupten, die Bildung geht baden und damit das auch jeder begreift, sich ausziehen und in den städtischen Brunnen springen. Dann denke ich immer, lieber Mittelkürzung als in städtischen Brunnen springen. Und das ist natürlich zynisch von mir, aber man kann sich auch nicht immer gegen seine Emotionen sträuben. Nicht? Und auch diese Figuren, ich weiß nicht, wie oft ihr seid noch jung, wie oft habt ihr jetzt schon Sargträger auf Demos gesehen? Diese abgetakelten Gestalten, die einen Sarg tragen, damit wir begreifen, es wird gerade die Bildung oder der Sozialstaat oder die Kultur zu Grabe getragen. Militanz ist ein Protest dagegen. Er versucht in seinem Handeln, das defensiv sein kann oder ohne Revolutionserwartung sein kann, dennoch auszudrücken, das, was ich hier anklage, seien das jetzt die toten Flüchtlinge im Mittelmeer oder früher die Atomkraftwerke, sind so gefährlich, dass ich mich nicht erniedrigen lasse zur Infantilisierung der bürgerlichen Gesellschaft. Zweitens ist natürlich Militanz in der Form ein Protest gegen augenzwinkernde Komplizenschaft. Die Reduktion von Feindschaft auf Meinungsverschiedenheit. Der Eintritt in den Konsens von Demokraten und Toleranz. Dies ist die Anforderung der bürgerlichen Gesellschaft an ihre Opposition. Es ist sehr schwer denkbar, ich habe so ein paar Sachen in der Biografie, es ist strukturell sehr schwer denkbar, dass überhaupt bei einem gemeinsamen Fernsehauftritt den Rechten oder was auch immer, den Kontrahenten vermittelt wird, ihr seid meine Feinde. Wir haben keine Meinungsverschiedenheit, wir haben einen Antagonismus, ihr seid meine Feinde. Jede inszenierte, bürgerlich inszenierte Pluralität in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meine Beispiele sind natürlich aus meiner Welt, diese einmal wöchentlichen Rededuelle zwischen Augstein und Blome. Augstein links, Freitag, Blome rechts, Springer. liegt in jeder Phase der Inszenierung nahe, da streiten zwei miteinander, die sich mögen. Das ist viel wichtiger als die jeweilige inhaltliche Kontroverse. Da streiten zwei miteinander, die sich mögen. Jeder Redner und jede Rednerin im Parlament, der oder die seine Rede mit den Worten "Liebe Kolleginnen und Kollegen" beginnt. Ich habe viel Scheiße in meinem Leben gemacht, aber das habe ich wirklich nie gesagt. Also praktisch alle. Und alle, die die Formel wir müssen, wir Deutsch müssen, wir Volksvertreter, wir Bundestagsabgeordneten, hebt praktisch die Differenz, den denkbaren Antagonismus oder Gegenstandpunkt in Richtung Meinungsverschiedenheit auf. Und diese Toleranz ist der Kern der Stabilität bürgerlicher Gesellschaft und damit repressiv. Militanz wird ja in der bürgerlichen Gesellschaft so dämonisiert, weil sie diese Spur von Feindschaft und Antagonismus enthält. Meistens ist ja im praktischen Alltag gar nicht so viel passiert. Fast alle Auftritte, Medienauftritte, die man manchmal haben kann, nach militanten Auseinandersetzungen, lassen einen doch zunächst mal völlig richtigerweise in der Rolle erscheinen, diese Hysterie zu dämpfen. Dann sagt man, nein, das Schanzenviertel wurde nicht in Schutt und Asche gelegt. Nein, es ist keine Spur der Verwüstung durch Hamburgs Schanzenviertel gezogen worden. Das heißt Quatsch. Da war was los. Ja, du kannst auch beziffern, welche Scheibe kaputt war. Und ich habe mich oft geärgert, dass die falsche kaputt war und sowas. Aber diese Hyperdämonisierung, die ja leider oft dazu führt, dass die Akteure auch noch denken, sie seien so gefährlich, weil es in der Zeitung steht, hat es ja im Regelfall nicht gegeben. Es ist ja unwahr. Man konnte ja oft, wenn man nicht gerade erste Reihe war, da rauchend beim Demo-Leitungswagen rumstehen. Bei dieser ganzen so hochdämonisierten Demonstration in Hamburg um Lampedusa, Rote Flora und Esso-Häuser, da habe ich im Schulterblatt gestanden vom griechischen Lokal, in dem ich sonst gerne esse, und mit einem Auge verfolgt, wie die Bundesliga spielt. Und in der Zeitung las ich, dass wir alle in schwerster Militanz verstrickt waren. Das traf nicht zu. Diese Überdimensionierung hat eigentlich einen viel verwickelteren Grund, nämlich die bürgerliche Gesellschaft darf den Gedanken nicht zulassen, dass wer gesetzestreu arbeitet, Verbrechen begehen könnte. Sie muss die Verbrechen der Antipoden so überdimensionieren und so wirkmächtig machen, wie wir gar nicht sind, weil sie im Umkehrschluss negieren muss, dass es Verbrechen im Staatsauftrag geben könnte. Diese berühmten Entscheider, die Abschiebungen verfügen und vielleicht den Tod eines Abgeschobenen verursachen, dürfen weder im Ansehen noch in der Selbstbetrachtung denken, dass sie Verbrechen begehen. Oberst Klein, dieser Oberst der Bundeswehr, der in Afghanistan gewirkt hat und nachgewiesen, also nicht meine Spekulation, nicht linke Enthüllung, sondern nachgewiesen auch sozusagen von den offiziellen Untersuchungsausschüssen, für den Tod von 120 Zivilisten in Afghanistan verantwortlich ist, weil er die hat bombardieren lassen. Musste, merkt euch die Vokabel, musste nach Abschluss des Untersuchungsausschusses befördert werden. Das ist die eigentliche Bedeutung, sozusagen, dass kein Soldat auf die Idee kommen kann. Herr Seimörder, und der Verantwortliche für Brechmitteleinsätze, der hier in Hamburg einen Toten zu verantworten hat, wie auch der diese Folter überwachende Arzt, muss im Ansehen und im Selbstporträt, im Bewusstsein der Rechtmäßigkeit seines Handelns agieren. wenn dann die Autonomen mal sein Auto beschädigen oder an sein Haus ein paar Parolen sprühen, dann muss sozusagen das Verbrechen erst geschehen. Das ist der Hintergrund der über alle Maßen überschüssigen Dämonisierung von Sachen, wo nur mittelprächtig viel los war. Die bürgerliche Gesellschaft, ihre Struktur, ihre Wirkmechanismen sind Produzent von Gewalt. Von blinder, verurteilenswürdiger, sinnloser, mörderischer, zu verstehender, aber nicht zu verzeihender Gewalt. Und immer wieder zu enthüllen, dass die Gesellschaft ganz ohne Zutun von linken Autonomen oder Militanten dieses ungeheure Gewaltpotenzial birgt, ist eine Aufgabe linker Gesellschaftskritik. Jeder hier im Saal weiß, dass folgende Meldung, wir wissen nicht wann und wir wissen nichts über das Ausmaß, uns erreichen werden. Wieder ist an irgendeiner Schule ein Amoklauf passiert. Man atmet latent auf, wenn der Täter Bio-Deutsch ist. Wenn man hört, Foddy war im Schützenverein, denkt man, wenigstens eine Konsequenz können Sie daraus nicht ziehen. Aber selbstverständlich ist er in einer Gesellschaft von Konkurrenz- und Leistungstyrannei. Das periodische Durchdrehen von Leuten, die dem nicht gewachsen sind, voran. Es steht auch fest, dass wieder Mitarbeiter von Sozialbehörden angegriffen, verletzt, im Ausnahmefällen zu Tode gebracht werden. Wir wissen, dass es wieder abgefackelte PKWs geben wird, also Sachbeschädigung. Und wir wissen, dass Fußballfans sich zum Prügeln verabreden. Und auch dabei werden wieder Menschen in Rollstühlen landen oder im Einzelfall getötet werden. Wir wissen um die Zahl, um die mutmaßliche Zahl, nicht um die Zahl der von heute bis zum Jahresende vergewaltigten Frauen und so weiter. Wir wissen also, dass auf eines der stattfindenden Ereignisse dieser Art eine riesige Zahl von Menschen kommt, in deren Fantasie Ähnliches spukt. Denn der Schritt von der lustvollen Fantasie zur Tat ist ja zum Glück, wie Freud uns lehrt, vom Über-Ich manchmal blockiert. Alle Linken sollen also wissen, dass die repressive Zügelung der Bedürfnisse der heutigen Menschen mit ihren vom Kapitalismus geprägten Bedürfnissen oft der Freigabe der Sehnsüchte und Bedürfnisse vorzuziehen ist. Nichts ist falscher als die Parole, lebt doch mal alle nach euren Bedürfnissen. Das ist beängstigend. Und alle ahnen und wissen, dass die noch so integriert den Gesetzen gehorchende, staatsbürgerlich fromme Gesellschaft in Ausnahmesituationen, in der die Staatsmacht temporär entfällt, zum Beispiel bei Naturkatastrophen, großen Bränden, Überschwemmungen, ähnliches, viele bis dahin unauffällige, gesetzestreue, ehrliche, auf ihren Gehorsam schwörende Bürger zur Plünderung schreiten. Das einfach empirisch war. Das heißt, Repression ist ganz schön oft der Grund der Mäßigung. Auch wenn die Leute sich einbilden, sie tun alles Mögliche aus Einsicht. Ich komme zum Schluss. Ich wollte noch ein ganz kurze Reflexion machen zu dem Mittelteil des ersten Zitats, strukturelle Gewalt von Marcuse. In einer Gesellschaftsordnung, in der alles Wahre ist, muss jeder Mensch, es sei denn, er sei besonders vermögend oder Erbe, darum konkurrieren, dass seine wahre Arbeitskraft sich als verkaufbar, als nachgefragt erweist. Wenn nicht, steht jedenfalls im Regelfall bis ein, nehmen wir hier mal die ganz schlauen Schlitzohren aus eurem Milieu aus, wenn nicht, steht seine Verelendung fest. Das ist der Kern der großen Erpressung und der strukturellen Gewalt dieser Gesellschaft. Sie bedeutet selbstverständlich auch, dass die Arbeits- bzw. Produktionsbedingungen, zum Beispiel das Arbeitstempo oder die sinnlose Ödnis des Arbeitsvorgangs, ob sie es nun zelebriert wird als Anhängsel der Maschine oder pseudokreativ, der Gegenstand der Produktion und der ausgestoßenen Waren sind nicht einer kritischen Erörterung ausgesetzt. Sie gelten als gegeben oder sogar natürlich, weil sie eben Wachstum und oder Arbeitsplätze schaffen. Wer das nicht will, wer das nicht akzeptiert, ob es nicht kann oder ob es nicht will, wird aussortiert. Diese Tatsache, dieser Produktionsalltag, erscheint der Mehrheit als so natürlich oder so unhinterfragbar und determiniert oder beeinflusst stark die Menschen bis in jedes Detail ihres Freizeitverhaltens. Dies ist der Hintergrund, warum das Freizeitverhalten immer mehr Ehrlichkeit, eher Ähnlichkeit mit dem Arbeitsleben entwickelt. Dies ist der Hintergrund, weswegen wir, ob wir uns an den Rand eines Schwimmbads setzen oder eines Fitnessstudios, wenn unser Auge nur wach ist, denken müssen, die sind hier nicht zum Spaß. Die arbeiten hier. Die arbeiten gegen den vorzeitigen Verschleiß ihrer wahren Arbeitskraft. Die arbeiten an dem Erhalt ihres jugendlichen Ganges. Es ist so, ich kann mich doch nicht an einen Joggingpfad in Hamburg stellen und behaupten, die Leute hätten Freude. Das ist völlig undenkbar. Früher gab es das Bild bei Theodor W. Adorno, der sagt, rudern. Das ist der Sport der modernen tayloristischen Industriearbeit. So was Blödes. Rudern. Im Takt der Maschine rudern. Heute ist das natürlich durch die Diversifizierung der Produktion etwas auch, hat sich auch differenziert. Aber jeder versagende Sportler muss als erstes, wenn er vom Reporter gefragt haben, wie, nicht mal Bronze versagt, wie kommt das? Halbe Sekunde unter Bestleistung. 40 Zentimeter weniger die Kugel gestoßen als schon mal vorletztes Jahr. Muss als erstes zum Protokoll geben, wie hart er gearbeitet hat und damit niemand die fehlenden 40 Zentimeter oder die fehlenden 2/10 Sekunden auch nur gedanklich auf seinen Schlendrian zurückführen kann. Nicht, die Freizeit wird der Arbeit immer ähnlicher und die Konkurrenz um Arbeitsplatz und Beförderung wandert in die Menschen ein, in ihren Gefühlshaushalt, macht sie so hässlich, verdinglicht. Ihnen wird strukturell Gewalt angetan durch die ihnen auferlegte Entsagung. Es gibt keine chancenreiche strategische Bekämpfung des Rassismus ohne Beseitigung der Entsagung. Man kann Rassismus scharf machen durch staatliche Propaganda oder mächtiger werdende Parteien. Man kann Rassismus reglementieren in Zeiten, in denen die bürgerliche Demokratie sich etwas humanistischer zeigt. Die Projektion, die zum Rassismus führt, ist unter kapitalistischen Bedingungen nicht aus der Welt zu schaffen. Entsagung erzeugt Projektion. Wer sich selbst diszipliniert, wer es schafft aufzustehen, wer es schafft, den Arbeitsrhythmus zu zu bewältigen, der einen auferlegt wird. Ob das an der Maschine oder anders gemessen wird. Wer sich das antut, wird projektiv. Das heißt, seine Befürchtung, aber nicht nur Befürchtung, sondern seine Sichtweise wird, dass es Menschen gibt, und das sind im Regelfall die Fremden, die dieser Dressur, dieser unterirdischen Wirkkraft des Prozesses der Zivilisation, der einer der Entsagung ist, einer der Triebunterdrückung ist, nicht ausgesetzt waren und deswegen Dinge machen oder können, die in der industriellen Produktion und nicht nur in der materiellen Produktion, in all ihren Dienstleistungssektoren auch, ausgesetzt ist. Wenn die Leute darüber nachdenken, wir haben ja mal protokolliert, was sagen die Rassisten, das war zu Zeiten von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Der erste Vorwurf ist, die Neger können tanzen. Ja, du kannst ja auch mal üben und so, ne? Weißt du, diese Kartoffeldinger da können es nicht üben, sondern ihr Industrialisten funktionieren verunmöglicht ihnen das. Der ganze Bereich der sexuellen Fantasien, was da die Dunkelhäutigen alles können, in Rostock-Lichtenhagen war ein großer Prozentsatz überzeugt. Zigeunerinnen tragen keine Unterhose. Eine ganz klare Metapher für, erstens fassen sie Obst an, das von Freud wirklich genug entschlüsselte Bild, sie sind sinnlich, und zweitens tragen sie keine Unterhose. Und das ist der Kern des Rassismus, der Verdacht oder die Projektion, dass andere die Beschädigung durch den Prozess der Zivilisation nicht erlebt haben und man sie deswegen verjagen, ausrotten und töten muss, weil man mit ihnen Lebendigkeit tötet. Weil diese Lebendigkeit aus der Welt muss, die nicht von den Menschen real praktiziert werden muss, sondern die als Projektion in der Welt ist. Die Projektion kann man nicht mit empirischen Argumenten dementieren. Es ist völlig irre zu sagen, ja gut, dann lass uns doch jetzt mal 10 Zigeunerinnen den Rock hochheben. Oder lass uns doch mal die Potenz des schwarzen Mannes am empirischen Material studieren. Oder die Bereitschaft der Zigarrenfrau zur Sinnlichkeit. Es geht nicht. Das ist so verrückt, wie irgendwelche Statistiken aufmachen, ob die Kriminalität höher ist bei Ausländern. Und dann stolz darauf zu sein, dass man es alles so berechnen kann. Projektion kann man nur begegnen, indem man den Menschen sagt, du musst über deine Kaputtheit nachdenken. Und nicht ich muss dir mit empirischem Gegenbeweis begegnen. Das geht nicht. Und diese Projektion ist ja deswegen auch immer so leicht nachvollziehbar, wenn sie mal nicht auf den Fremden, sondern auf das Lotterleben projiziert wird. Also in diesen ersten Jahren Hafenstraße in Hamburg, ne? Als sie noch wirklich schön den Strom umsonst durch Abzweigen gekriegt haben und die Lichter brannten durch die ganze Nacht. Die Projektion besteht darin, dann fahren die Menschen zur Arbeit, zur Werft und sehen, dass da noch Licht brennt. Und jenseits der Frage, was sich da stattfindet, denken die da vorbeifahrenden Menschen zur Arbeit, da findet Gruppensex statt. Das kannst du nicht dementieren, indem du sagst, mach doch da mal jetzt eine Kamera hin. Die schlafen oder kiffen sich gerade die Birne zu oder wie man so seine Zeit vertreibt. Der Weg zur Arbeit und die Erwartung der Arbeit ist der Produzent der Projektion, dass dahinter etwas stattfindet, was nicht stattfindet. Das ist der Kern des. Und deswegen glaube ich, dass die Entsagung wahrscheinlich und Ich sag zugleich wahrscheinlich und sag zugleich vielleicht. Noch schwerer wiegt als der andere, die bürgerliche Gesellschaft strukturieren, de facto die Konkurrenz. Ich weiß, es gibt marxistische Theorie oder Sozialpsychologie, die sagt, die Konkurrenz ist noch prägender. Ich, Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich muss nur die kurze Strecke Autobahn von Hamburg bis Bremen fahren und weiß, ich habe ein Zerwürfnis mit dieser Gesellschaft und zwar als Ganzes. Das Kampf da, das ist Lichthupen und Kampf. Die ganze Sehnsucht nach Langsamkeit und so ist da ertränkt in einem Kampf. Das Selbstbild des Einverständnisses, der Subalternen mit der bürgerlichen Gesellschaft, ihre Gesetzestreue, ihre Ehrlichkeit und sowas, bleibt also letztinstanzlich etwas Zweifelhaftes. Denn stets relativiert der gesetzestreue Bürger im Allgemeinen, tut er das entweder un- oder semi-bewusst, sein Verhalten an den Berechnungen und den Bedenken, welche Strafe und welcher Ärger bei Nichtbefolgung droht. Ohne Strafe eine ganz andere Dimension von Ladendiebstahl. Ohne Strafe eine ganz andere Dimension von Betriebssabotage und Schwarzfahren und eine ganz andere proletarische Steuerunehrlichkeit, wo sie denn geht, und ein Wuchern von Krankmeldungen. Überall steht dahinter die Strafe, entweder im Strafrecht oder im Entlassenwerden und so weiter. Das heißt, selbst wer die Moral der bürgerlichen Gesellschaft nicht teilt, oder da niemand von uns das von sich sagen kann, weil die bürgerliche Gesellschaft natürlich auch in uns eingeht, er kommt drum herum zu reflektieren, ob sich die Inkaufnahme einer Bestrafung oder eines Nachteils angesehen des ins Auge gefassten Verbrechens oder kleinkriminellen Aktes lohnt oder nicht lohnt. Ich will deswegen sagen, ich glaube, die wichtigste Trennungslinie zwischen radikalen Linken und reformistischen Linken besteht in der Ablehnung des Keynesianismus durch radikale Linke und nicht in der Form der Militanz. Die Sehnsucht, die in der Welt ist, viel größer, viel populärer als unser Lager, ist die keynesianische Sehnsucht, gegen den Neoliberalismus zu sein und davon zu träumen, dass die Arbeitsverhältnisse, der Kündigungsschutz, das Fehlen oder das Verbieten von Leiharbeit, die Chance, jedenfalls viele Jahrzehnte im selben Betrieb arbeiten zu können und so weiter, das ist der Traum der überwältigenden Mehrheit derer, die heute subjektiv von sich sagen, sie seien Linke, die Gegner des Neoliberalismus. Und selbst wenn wir den Streit außer Acht lassen, als gelehriger Schüler des großen marxistischen Kritikers der politischen Ökonomie, Paul Matteck, der dieses so unglaublich erhellende Buch Marx und Keynes geschrieben hat, der versucht nachzuweisen, dass der Keynesianismus nicht sein kann, dass die Krise des Kapitalismus verhindert, sondern dass Keynesianismus etwas ist, das die Krise des Kapitalismus verschiebt, weshalb sie dann umso gewaltförmiger oder eruptiver ausbrechen muss. Selbst wenn man diesen ganzen Streit beiseite legt und ein Teil meiner Ausführungen richtig sind, nämlich der Teil, dass zu dem, was wir heute als hässlich beobachten, und ihr seid in antirassistische Kämpfe verstrickt und so weiter, und ich auch, und wir wertschätzen das wechselseitig an uns. Selbst wenn wir nicht plausibel machen, egal wie wirkohnmächtig wir sind, dass die Hässlichkeiten in letzter Instanz erzeugt werden durch die kapitalistische Produktionsweise und den dem Menschen auferlegte Entsagung, und dass das uns von der Linkspartei oder den Jusos oder dem Keynes Plus Leuten oder der Memorandumgruppe oder unterscheidet. Dass der Mensch auch zu den Zeiten des regulierten Kapitalismus nicht auf seine Kosten gekommen ist. sondern ums ganze Leben betrogen wurde. Dann über Höhen stehen wir in der Gefahr, den Faktor Militanz zu überhöhen und den Faktor nach der Frage der Tiefe des Bruchs mit der bestehenden Ordnung zu unterschätzen. So, man hat mir gesagt, ich soll 35 Minuten reden, es wurde Stunde 20. Schönen Dank. Kleine Pause. Ist es bei euch üblich, kleine Pause und dann diskutieren oder keine Pause und der Referent darf eine rauchen? Ihr habt die freie Auswahl. Ist es mit Pause? Entscheidet ihr, ich wusste es. Ja, das ist die Aufnahme.